Hörspiel-Talkradio. Neuveröffentlichungen. Im Stream, auf CD, als Download. Diese Highlights sind seit kurzem verfügbar. Mal wieder Sherlock Holmes. Diesmal geht es um die geheimen Fälle des Meisterdetektivs von Titania Medien. Folge 48 hört auf den Titel Der Gezeitenstrom. Fantasy von Winterzeit, Das schwarze Auge, Folge 14, Ruhe vor dem Sturm. Und auch die neue Polizserie von Winterzeit und Jan Gaspard geht weiter, Die Schlüssel der Macht. Folge 4 trägt den Titel Pandemie. Mehr müssen wir wohl gar nicht dazu sagen. Die mittlerweile vierte Staffel Die weiße Lilie ist abgeschlossen und erscheint als CD-Box. Dunkle Erkenntnis Teil 3. Daniel Porter kämpft weiter gegen eine mächtige Organisation. Deutlich ruhiger geht es bei Maritim zu. Eigentlich will Pater Brown einen Mörder überführen. Aber während eines geselligen Abends merkt der versierte christliche Hobbyermittler, dass er es sogar mit zwei Verbrechen zu tun hat. Pater Brown, Folge 66, ein Mörder zum Dinner. Horror vorprogrammiert, Faye van Helsing ist zurück, aber sie hat ihr Gedächtnis verloren. Folge 61, Geister statt der Ghouls. Wir bleiben bei Horror, denn es gibt auch was Neues von John Sinclair. Die Edition 2000 feiert Jubiläum. Folge 150 trägt den Titel Eisenherz. Jane Collins bekommt ein neues Herz eingepflanzt. Der Auftakt zu einem Albtraum. Mara ist die letzte nordisch-germanische Seherin und die 14-Jährige hat die Aufgabe, den Weltuntergang zu verhindern. Die Trilogie Mara und der Feuerbringer als Hörspiel. Teil 1 gibt's bei Audible und auf CD. Irene Adler bekommt es im brasilianischen Regenwald mit altbekannten Gegnern zu tun. In Folge 11, Samen des Bösen. Der Spion, der mich siebte. Das ist der Titel von Folge 7 der Comedy-Crime-Serie Detective Constable Watson. Eine Geschichte über das Leben, den Tod und die Veränderungen dazwischen. Darum geht es in der 55. Folge von Midnight Tales. Sie trägt den Titel Ausgeliefert. Was Neues von Interplanar? Das Nachtleben der Götter. Das Geheimnis wurde entdeckt, wie man Steinernes zum Leben erwecken kann. Also auch Statuen aus dem alten Griechenland, die große Mühe haben, sich an die Großstadt New York im Jahr 1930 anzupassen. Das Schreckenschiff des Dr. Omaro. Eigentlich dachten eine Journalistin und ein Fotograf, sie seien dem König der Menschenfresser entkommen. Aber schon bald müssen sie wieder ums Überleben kämpfen. Cozy Crime, Mimi Rutherford, Folge 53 von Maritim. Gefährliche Rarität. Der Auftritt in einer bekannten Trödelshow endet mit einer Entführung. Auch Margaret Rutherford ermittelt wieder bei Hermann Media. In Folge 11, Zirkus, Zirkus. Miss Rutherford ahnt, dass hinter der glamourösen Fassade einer scheinbar heilen Zirkuswelt etwas abgrundtief Böses lauert. Zweimal Sherlock Holmes Chronicles. Folge 88 ist der Holmes-Klassiker Wisteria Lodge. Und Folge 89 trägt den Titel Das Rätsel der heiligen Familie. Auch Edgar Allan Poe und Auguste Dupin ermitteln wieder zusammen. In Folge 16 Schlagzeilen. Gefährliche Horrornachrichten in den Zeitungen sorgen in ganz Frankreich für Angst und Schrecken. Das kommt noch in diesem Monat auf euch zu. Das seltsame Verschwinden der Lady Carfax. So heißt Folge 90 der Sherlock Holmes Chronicles. Mit scheinbar unerklärlichen Phänomenen bekommt es Sherlock Holmes bei Hermann Media zu tun. Holmes und Watson Mysteries. Ein Mann wird seit seinem 30. Geburtstag von grausamen Erscheinungen geplagt. In Folge 18, der wahnsinnige Mr. Everdeen. Ermittlungen in der transsibirischen Eisenbahn und mittendrin Margaret Rutherford. Zwei grausame Morde und ein Rennen gegen die Zeit. Darum dreht sich Folge 12 von Hermann Media. Ihr Titel lautet Zarengold. Lovecraft, Chroniken des Grauens von Winterzeit geht in die zweite Staffel mit Folge 5, Der Ruf des Cthulhu. Hörspieltalk Radio, Neuveröffentlichungen. Im Stream, auf CD, als Download.